Artikel 12. Jeder Bürger hat das Recht an seinen privaten Daten. Unternehmen und Personen, die im Wege ihrer Tätigkeit Daten über einen Bürger erhalten, sind verpflichtet, ihn darüber zu informieren und müssen diese auf Verlangen löschen. Inländischen und ausländischen Unternehmen, die durch Datenverlagerung diese Rechte umgehen, ist jede Tätigkeit in Deutschland zu untersagen. Das heimliche Ausspähen privater Daten ist als Straftat zu verfolgen. Artikel 13. Jeder Bürger hat das Recht auf Freizügigkeit. Es darf nur im Einzelfall einer Verurteilung für eine Straftat durch einen gewählten Richter eingeschränkt werden. Artikel 14. Jeder Bürger hat das Recht, seinen Beruf und seine Tätigkeit zum Lebensunterhalt frei zu wählen. Artikel 15. Die Wohnung ist ein Kernelement der Privatsphäre des Bürgers. Sie ist unverletzlich. Dies darf nur von einem gewählten Richter bei dringendem Verdacht auf eine Straftat eingeschränkt werden. Artikel 16. Jeder Mensch hat das Recht auf den Erwerb von Eigentum. Eigentum darf weder konfisziert noch enteignet, zwangsbeliehen oder besteuert werden. Artikel 17. Jeder Mensch hat das Recht auf den Erwerb von Einkommen durch selbstständige oder nicht selbstständige Tätigkeit sowie aus Kapitalvermögen. Einkommen darf weder konfisziert noch enteignet, zwangsbeliehen oder besteuert werden. Artikel 18. Die Vergesellschaftung von Produktionsmitteln ist verboten. Artikel 19. Der Bürger hat Anrecht auf den Schutz des Staates. Er darf nicht an andere Staaten ausgeliefert werden. Artikel 20. Der Versuch einer Abschaffung der Grundrechte durch politische Amtsträger konstituiert den Tatbestand des Hochverrats und ist mit lebenslänglicher Haft ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung oder Begnadigung zu ahnden. Artikel 20a. Gegen den Versuch und die Durchführung einer Abschaffung der Grundrechte hat jeder Bürger das Recht auf bewaffneten Widerstand. Kein Bürger und kein Amtsträger ist einer Regierung, die die verfassungsmäßige Ordnung abschafft, zum Gehorsam oder zur Kooperation verpflichtet. Artikel 20b. Die Artikel 1 bis 20b dieser Verfassung sind unabänderlich. Die Unteilbarkeit des Lebensrechts. Menschenwürde und Menschenrechte sind nicht teilbar. Wenn ein Individuum sie nicht hat, wenn sie einem Menschen in der Gesellschaft vorenthalten werden, dann hat sie letztendlich keiner im rechtsverbrieften Sinne. Denn was dem einen genommen werden kann, das kann auch dem anderen genommen werden. Es ist daher in einer auf Freiheit, den Rechten des Individuums und der Würde jedes Menschen angelegten Ordnung undenkbar, sie einer Gruppe von Menschen in so fundamentaler Weise vorzuenthalten, wie unsere Gesellschaft das in Bezug auf die vorgeburtlichen Menschen tut. Die Vogelfreiheit, die legale Tötung von Menschen bis zu einem bestimmten Tag, einer logischen Sekunde und ihr Schutz als Mitglieder der menschlichen Gemeinschaft eine Sekunde später, ist ein reiner Akt der Willkür. Sie ist durch keine noch so rabulistische Logik zu rechtfertigen. Der Mensch bezieht seine Würde aus seinem Sein, seine Existenz als Geschöpf Gottes. Er bezieht sie nicht daraus, dass andere sie ihm zubilligen. Wenn wir die Zubilligung einer Mehrheit als Voraussetzung für die Zuerkennung der Menschenrechte akzeptieren, dann stimmen wir damit automatisch dem Vorschlag zu, dass jeder Mensch die Mehrheit der anderen hinter sich bringen muss, um Würde und Rechte zu haben. Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo er die Freiheit und die Rechte anderer berührt. Das gilt beim fundamentalsten Recht, nämlich dem Recht auf Leben, mehr als bei allen anderen, weil das Recht auf Leben die Voraussetzung dafür ist, alle anderen Rechte überhaupt auszuüben.